ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, vorgehen! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks. Herzlich willkommen. Es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Dies ist Ihr Podcast mit Kriminalhörspielen aus alter Zeit, mit Perlen aus den ARD-Archiven. Jeden Donnerstag wollen wir Sie ab sofort wieder mit unglaublichen Radiogeschichten unterhalten. Sie hören die brandneuen Folgen unserer inzwischen fünften Kein-Mucks-Staffel. Und weil es diesmal jemanden zu feiern gibt, beginnen wir ausnahmsweise mit Musik. Sexe, was hast du bloß aus diesem Mann gemacht? Ja, das ist natürlich einer der bekanntesten Songs des Rockmusikers Marius Müller-Westernhagen. Sexy, was hat der alte Mann dir denn getan? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Marius Müller-Westernhagen sich in diesen Tagen mit dem Altern auseinandersetzt. Man kann es kaum glauben. Er feiert am Nikolaustag einen runden Geburtstag. Ich bin Marius Müller-Westernhagen. 26 Jahre alt. Ja, fast. Die Zahl stimmt nicht ganz, aber nah dran. Ich meine, ich habe eine 6 in Mathematik, da kann ich nicht so folgen. Zum 75. Geburtstag wollen wir den Rockmusiker, den Schauspieler und vor allem den Funk-Hörspielstar Westernhagen gebührend hochleben lassen. Ja, wer ist denn da? Und weil die Archive der ARD nichts vergessen, holen wir in dieser Ausgabe einen spektakulären Funkkrimi aus dem Jahr 1972 zurück. Ja, guten Tag, hier ist Thomas Neumann. Ich hätte gern Herrn Rechtsanwalt Binder gesprochen. In diesem Hörspiel spielte Marius Müller-Westernhagen kurz vor seiner Karriere als Musiker den jugendlichen Ausreißer Thomas Neumann. Ich bin abgehauen, weil ich sitzen geblieben bin und mit meinen Eltern. Verstehen Sie, Herr Kommissar, mein Vater hat bestimmte Vorstellungen von Disziplin und Ehre. Gefährliches Erbe, so hieß dieser Radiokrimi aus dem saarländischen Rundfunk. Den bringen wir gleich in voller Pracht, Sie werden ihn lieben. Das Stück stellt übrigens keine Seltenheit im Frühwerk des Marius Müller-Westernhagen dar, denn er war schon als Kind ein Hörspielsprecher. Das glaube ich nicht. Ich bin sicher. Hören Sie mal in diese Aufnahme. Mr. Clifton, haben Sie schon die Abendzeitung gelesen? Nein, Dicky. Na, Sie werden Augen machen. Na, dann schieß los. Überschrift. Wer sah Jockey? Ich biete demjenigen 100 Pfund Belohnung, der mir meinen Dackel Jockey wieder zuführt oder Angaben machen kann, die zur Wiedererlangung des Tieres führen. Ja, das ist wirklich Marius Müller-Westernhagen, 1964 in einem Kriminalhörspiel für Kinder. Auf alle Fälle werde ich morgen Mittag nach der Schule mal in Richtung Mitschen mit dem Fahrrad fahren und die Gegend absuchen. Die Dame mit dem schwarzen Dackel. So hieß einer der vielen Fälle des Londoner Kaufhausdetektivs Perry Clifton. Westernhagen spielte darin die Kultfigur Dicky Miller. Und Dicky Miller muss es ja wissen. Schließlich ist er Perrys bester Freund. Dann sind Sie jetzt ein richtiger Detektiv? Ein richtiger Detektiv. Da gratuliere ich Ihnen aber, Mr. Clifton. Ein richtiger Detektiv. Und jetzt kommt es. Westernhagen spielte ein Jahr später eine weitere, noch viel bekanntere Rolle. Und die kennen Sie sicher. Ich weiß gar nicht, was Angst ist. Aber Väterchen, schließlich war ein Wolf hinter mir her. Na und? Er war groß und zottelig und hatte ganz bestimmt einen leeren Magen. Na und? Er hatte Appetit auf mich. Das stört einen echten Wikinger nicht. Aber wie der geschnauft hat. Da musst du eben zurückschnaufen. Aber er hat auch noch dazu mit den Kiefern geknackt. Na und? Ich bin lieber auf einen Baum geklettert. Zum Glück war der Bursche ziemlich schwach im Hochsprung. Da habe ich ihm aber eine lange Nase gemacht. Das stört einen echten Wikinger nicht. Jetzt ahnen Sie schon was. Und hier kommt der Beweis. Wir brachten heute den ersten Teil von Vicky und die starken Männer. Es sprachen Vicky, Marius Müller-Westernhagen. Ist das nicht wundervoll? Marius Müller-Westernhagen in einem zweiteiligen Vicky-Hörspiel aus dem Westdeutschen Rundfunk. Tatsächlich war er über seinen Vater an Radio- und Fernsehrollen gekommen. Seinen ersten TV-Auftritt hatte der junge Marius in der volkstümlichen ARD-Abendshow Die fröhliche Weinrunde. Offenbar eine Art Kölner Variante vom Blauen Bock. Der Vater Hans Müller-Westernhagen war ebenfalls Schauspieler und Hörspielstammgast. Den hörten wir eben übrigens nicht als Wikis Vater. Hans Müller-Westernhagen starb, bevor sein Sohn zum vielgebuchten Kinderstar im WDR-Hörspiel wurde. Trents letzter Fall. Wiederum ein Jahr später, 1966, spielte Marius Müller-Westernhagen zum ersten Mal in einem Kriminalhörspiel für Erwachsene. Ganz in britischer Tradition. Und zu der gehörte es, dass zu Beginn die Schlagzeilen der Woche über die Straßen Londons gerufen wurden. Und Sie dürfen raten, wer hier einen der Zeitungsjungen gespielt hat. Ausführlicher Sonderbericht. Die Sensation des Tages. Die Sensation des Tages. Die Sensation. Ja, das war tatsächlich schon Westernhagens kompletter Einsatz. Aber seine Auftritte in WDR-Funksendungen gingen weiter. Er spielte in den Kölner Fassungen der Pumuckl-Geschichten oder bei Krieg und Frieden mit. An seiner Seite waren Schauspieler wie Walter Richter, Hans-Jörg Felmy oder Heinz Schimmelpfennig oder, ein paar Jahre später, dieser Mann hier. Hier ist Marlowe, Bernie. Ja, ich habe eine sehr kitzlige Geschichte in der Hand, bei der ich umgelegt werden könnte. Das ist natürlich Arnold Marquis, eine der tiefsten und coolsten Stimmen überhaupt. 1972 produzierte der WDR zwei knochentrockene Philipp Marlowe Hörfunkkrimis nach Vorlagen von Raymond Chandler. In dem einen taucht Westernhagen nur ganz kurz auf. Achtung, es knallt gleich. Hey, hey, Sie! Meinen Sie mich? Ja. Sagen Sie mal, sind Sie jemandem begegnet, der hier gerade rausgekommen ist? Das klang wie Schüsse. Ja, das war's schon. In dem anderen Philipp Marlowe-Krimi dagegen tauchte Westernhagen auch nur ganz kurz auf. Am Sunset Boulevard hielt ich bei einer Tankstelle. Ja? Wo fehlt's denn? Benzin gibt's hier massenweise. Wie komme ich von hier nach Los Angeles? Um 2.25 Uhr kommt ein Überland-Greyhound. Der nimmt sie mit, wenn Platz ist. Ja, danke. Und mit diesem Rollenprofil des lässigen Youngsters empfahl sich Westernhagen offenbar beim Saarländischen Rundfunk. Im selben Jahr, 1972, wurde er zu Thomas Neumann. So ist es, Herr... Neumann, Thomas Neumann. Das war doch wohl Mord, Herr Kommissar. Und diesmal hatte Westernhagen eine Hauptrolle ergattern können. Noch schockierender als das eigentliche Krimi-Hörspiel ist die, ja, ich nenne es mal Musikauswahl, die hier gewählt wurde. Achtung! Jo, diese Soundeffekte werden Ihnen noch ganz schön zusetzen. Gefährliches Erbe von Axel Plötze. Jetzt geht es los. Hören Sie Marius Müller-Westernhagen und Gertraud Heise in den Hauptrollen. Die Regie hat Heiner Schmidt. Viel Vergnügen. Saarländischer Rundfunk, Europawelle Saar. Hallo, hallo. Na prima. Bist du auch schon da, Thomas? Ich hab mich schon so gefreut, dass du mich sitzen lässt. Vom Sitzen lassen und sitzen bleiben brauchst du mir nicht auch nur die Ohren voll zu hängen. Wenn da was nicht passt, dann tanz doch einfach mit deinem neuen Kumpel da hinten weiter. No. Hör mal zu, du. Wir waren für 8 verabredet und jetzt ist 22:30. Soll ich hier Mauerblümchen spielen? Sei doch nicht albern. Wenn du mir abschließend noch erklären könntest, warum du deinen Seesack mit dir rumschleppst. Hör mir doch mal zu. Ich habe meine Klamotten gepackt und bin abgehauen. Was? Du bist verrückt geworden? Soll denn der Blödsinn? Kann ich heute Nacht mit auf deine Wohnung bei der Pen? Sag mal, kannst du mir... Hast du mal eine Zigarette für mich, Thomas? Du, es gibt Leute, die haben so viel Zigaretten, die verkaufen die sogar. Na komm, hier ist eine. Thomas. Ja, danke. Sprich mal mit mir, als wenn ich ein verständiger Mensch wäre. Warum bist du denn von zu Hause weg? Ich habe heute Morgen mein Zeugnis mit der Post bekommen. Es ist das zweite Mal, dass ich sitzen bleibe. Du hattest doch in Mathematik die 5 und in Französisch eine 4 geschafft. Das ist doch kein Grund zum Sitzen. Ja, Schichtlein hat mir in Mathe eine 6 gegeben. Damit sitze ich. Jetzt beim Abendessen hat dabei sein sollen. Mein Alter hat gerade noch vom Meuchelmord am Nacht gesehen. Und daraufhin bist du gegangen. Schöner Nu. Unter den Umständen wird mir wohl nichts anderes übrig. Ich bin ein Versager. Ein fauler Nichtsnutz. Wieso kapiert denn dein Vater, dass es nicht deine Schuld ist? Er ist ein zynischer Akademiker mit Prinzipien, die auf dem ethischen Fundament des Mittelalters gewachsen sind. Und wo willst du jetzt hin? Du wohnst doch nur mit deiner Oma zusammen. Du hast eine riesige, halb verfallene Wohnstadt mit zig Zimmern. Wenn du mich haben willst, komme ich mit zu dir, Hannelore. Nee, Thomas, das geht nicht. Das dachte ich mir. Du weißt doch, dass Oma so schlecht schläft wie in ihrer Herzgeschichte da. Kaum spürt sie, was schon geistert im Haus rum. Das ist viel zu riskant. Okay. Dann weiß ich wenigstens, woran ich mit dir bin. Das ist schade, Hannelore, ne? Tschüss. Na, warte doch mal, Thomas. Sei doch nicht so empfindlich. Komm, lass mich in Ruhe. Denkste. Hör mir erst mal weiter zu. Stefan, 3 Bier, ja? Gleich 3 und dein Kummer ist vorbei. Ja, ja, das ist der Alter. Wenn du glaubst, dass dir trinken hilft, dann trink. Geh doch tanzen, Hannelore. Dein Trubadix wartet. Komm, geh tanzen. Blöd, Mann. Ich will dir helfen und du tust so, als ob... Mir brauchst du nicht zu helfen. Mir braucht keiner mehr zu helfen. Na komm schon, Dicking. Wohin? Zu mir. Ich denke deine Oma nicht überhaupt. Halt deinen Mund, Thomas Neumann. Trink dein Bier aus und komm mit. Hoffentlich fährt Freddy uns. Ja, dann wollen wir mal Freddy suchen gehen, ne? Und Hannelore? Ja? Danke. Scheißwetter, Gott verfluchtes. Wie weit müssen wir noch schwimmen? Es werden schon wieder Witze gemacht am feuchten Abend. Nur gut, dass Freddy uns nicht vor die Tür gefahren hat. Sonst wären wir nicht nass geworden. Naja, da haben wir ja schon das düstere Gemäuer. Die Zuflucht der Verfluchten. Sag mal, Thomas, deine Eltern wissen doch, dass du abgehauen bist. Nein. Sag mal, was ist denn das für ein Licht, das an euren Fenstern im ersten Stock vorbeiwandert? Ach, das wird Oma sein. Die geht wohl mit einer Taschenlampe in ihr Zimmer zurück. In ihrem Zimmer flackert Licht? Sie scheint Kerzen angemacht zu haben. Wahrscheinlich ist der Strom mal wieder ausgefallen. Du, schau dir mal den Schatten in Omas Zimmer an. Was ist denn das? Hat dich jetzt noch Besuch? Ich will mal wissen, was hier los ist, wenn ich nicht da bin. Elfriede Mönch, 73, empfing geheim vor Lautbarung zufolge in dramatischer, wallgewittriger Nacht Herrenbesuch. Thomas, es stimmt doch was nicht. Oh Gott, Thomas, schnell! Verflucht! Was ist denn mit der Oma? Oma, um Gottes Willen! Tu doch was, Thomas, die liegt da. Lass sie so liegen, wie sie liegt. Der kalte Fußboden. Ich kann den Puls nicht fühlen. Gib mir mal deinen Spiegel. Was, wofür? Los doch! Ach, hier. Der Spiegel beschlägt nicht. Sie lebt nicht mehr. Nee. Siehst du nicht etwa? Ich habe zwar noch keine Leiche in Natura gesehen, aber deine Oma hat sie hinter sich. Tot? Das ist nicht wahr. Soll ich nichts nur machen, Thomas? Zuerst rufen wir die Polizei an. Wo ist euer Zählerkasten? Im Flur, warum? Weil das Licht weg ist. Ich will sehen, ob jemand den Strom abgestellt hat. Ruf du schon die Polizei an! Suchen sich die Leute bloß immer die scheußlichen Nächte aus, um mich aus dem Bett zu holen. Der Mörder hatte die Hauptsicherung rausgedreht, damit er ungestört arbeiten konnte. Wenn Sie sich jetzt Frau Münch ansehen wollen, Herr Wachtmeister. Ach ja, ja, ja, die gute Oma Münch. Siehst du, Hannelore, so schnell kann's kommen. Heute noch auf stolzen Rossen, morgen durch den Kopf geschossen. Herr Rabenau. Ich vergesse, Hannelore, hast du vielleicht ein Korn für meine kalten Knochen? Ja, einen Augenblick, Herr Rabenau. Tapferes Mädel, die kleine Münch. Na, kindern werden Leute. Wer bist denn du eigentlich und was machst denn du hier? Ich habe Hannelore nach Hause gebracht. So, so. Und dein Name? Neumann, Thomas Neumann. Ansonsten bin ich unbescholten. Der Humor ist auch nicht mehr, was er war. Kennst du den? Eine Prostitution. Hier ist Ihr Korn, Herr Rabenau. Danke, danke. Also eine Prost. Prost, Herr Wachtmeister. Was wird die Polizei aus der Stadt sein? Sie liegen ja sehr abseits hier. Wir hatten Mühe, Sie zu finden. Namen zusammen. Na, Herr Kossar, mein Name. Ich habe inzwischen aufgepasst, dass nichts verändert wurde und dass uns unser junger Freund hier nicht wegläuft. Also, wo ist... Im ersten Stock, ich zeig's Ihnen. Kommt rein, Jungs, und bringt die Sachen mit. So, hier, Herr Kommissar. Aha. Sie haben sich so gefunden? Ich meine, Sie haben nichts verändert? Wir haben nichts angefasst, nein. Sie warten also Ihre Freundin nach Hause. Es gewitterte. Ja, wir waren in der Stadt in einer Diskothek. Ein Freund hat uns herausgefahren. Und warum sind Sie nicht mit zurückgefahren? Hey, Chef, wir haben was gefunden. Was ist los, George? Eine zerbrochene Rekordspritze mit Nadel. Pack sie ein und schick sie ins Labor zur Untersuchung. Sonst noch was? Was sagt der Arzt? Keine Ahnung. Wir haben nur festgestellt, dass das Opfer sich gewehrt haben muss. Sie hat einige Utensilien vom Tisch gerissen und dabei zertrümmert. Hallo, Doktor. Haben Sie was rausgefunden? Ja, ist schwer zu sagen. Ich habe weder Würgemalen noch sonstige Verletzungen festgestellt. Ich tippe auf Giftmord mittels Injektion. Die Spritze haben wir. Welches Gift könnte verwendet worden sein? Das kann ich noch nicht sagen. Wir müssen obduzieren. Das wär's denn. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. War Ihre Großmutter krank, oder Mensch? Sie war stark Herzleiden. Deshalb in Behandlung bei ihrem Schwiegersohn, Dr. Tyson. Aha, deshalb wohl auch die Medikamente auf ihrem Nachtschrank. Bekam sie öfter Spritzen oder hat sie sich selbst Medikamente injiziert? Ja, ich weiß nur, dass sie sich keine Spritzen selbst gemacht hat. Sie hatte fürchterliche Angst vor spitzen Nadeln. Da muss sie eben immer auf der richtigen Seite der Nadel stehen. So ist es, Herr... Neumann, Thomas Neumann. Ja, Herr Neumann, das macht den Arztberuf so attraktiv. Nur noch mal zu Ihnen. Sie haben also Ihre Freundin heimgebracht, richtig? Ja, ein Freund hat uns hergefahren. Von wo? Wir waren in einer Diskothek in der Kreisstadt. Aha. Und warum sind Sie nicht mit Ihrem Freund zurückgefahren? Tja. Na, das war so. Ich wollte hier übernachten. Wie bitte? Ich bin von zu Hause. Ich bin abgehauen, weil ich sitzen geblieben bin. Und mit meinen Eltern. Verstehen Sie, Herr Kommissar, mein Vater hat bestimmte Vorstellungen von Disziplin und Ehre. Was hat Ehre mit Sitzenbleiben zu tun? Selbst Bismarck ist zweimal nicht versetzt worden. Also, Sie waren demnach sauer, enttäuscht, wütend. Nein, das war er ja nicht. Traurig war er, empfindlich. Ist ja auch egal, Hannelore. Was hat das denn überhaupt mit dem Mord zu tun? Und es war doch wohl Mord, Herr Kommissar. Soweit wir es beurteilen können. Thomas, wir haben doch den Riesenschatten an Omas Fenster gesehen. Natürlich war es Mord. Was für ein Schatten? Wir gingen durch den Park vor dem Haus. Den Weg vom Dorf herauf? Ja, es regnete stark. Das Gewitter war direkt über uns. Ja. Ihr konntet aber sehen, was hier oben vor sich ging. Ja, ein Lichtschein wanderte an den Flurfenstern. Hier im ersten Stock vorbei. In Omas Zimmer flackerte Licht. Aha. Die Kerzen hier also. Das Licht im Flur flackerte nicht? Nein, wir haben zuerst gedacht, dass Oma mit einer Taschenlampe da. Ja, und dann sahen wir den verzerrten Schatten und kurz darauf hörten wir den Schrei. Wir rannten hinauf und fanden die Leiche. Mhm. Haben Sie von dem Mörder irgendeine... Wir haben ihn weder gehört noch gesehen. Oder hast du was bemerkt, Hannelore? Nee. Er muss die Hintertreppe genommen haben und dann durch die Hintertür abgehauen sein. Wir waren ja auch viel zu aufgeregt. Ich bin zwar nur ein einfacher Dorfpolizist, aber ich sage, dass der Titel da lügt. Was soll denn das, Herr Kollege? Ich weiß doch, was ich weiß, Herr Kommissar. Schließlich habe ich noch Augen im Kopf. Das ist ein Gammler. Sicher hat er die Spritze selber mitgebracht. Riechst doch so einiges. Rauschgift. So klar. Rauschgift. Mensch, bin ich froh, dass Sie alle weg sind. 3 Uhr früh. Ich bin vielleicht fertig. Aber mich wundert nur, dass Sie mich so einfach hier gelassen haben bei dir. Na, wo sollte ich denn hin mitten in der Nacht? Vielleicht hat der Kommissar gedacht, dass es besser ist, wenn ich nicht allein bin hier und hätte ich deshalb nicht mitgenommen. Aber ich verstehe das trotzdem nicht. Dieser Spinner Rabenau, euer wackerer Dorfpolizist. Oh, der hat einen Vogel, der ist ein Seufzer. Und zweitens ist er faul. Es ist kein Wunder, dass er keine Karriere im Staatsdienst gemacht hat. Jetzt ist er natürlich zu alt dazu. Und zu doof. Ich würde gerne eine rauchen. Hast du noch Zigaretten? Ohne Filter. Ja, macht nichts. Komm, setz mal uns auf die Couch. Ja. Hier ist ein Bier. Danke. Du denkst doch an alles. Trotz allem. Hast du deine Oma eigentlich gern gehabt? Gott, ja. Es war ein bisschen schrullig. Es war halt nicht immer einfach mit ihr. Ich habe sie trotzdem gemocht. Du warst doch wohl die Einzige, die sich um sie gekümmert hat, ne? Hatte sie keine anderen Verwandten? Doch, Verwandte hat sie gehabt. Es hat sich bloß nie einer um sie gekümmert. Tante Margarete, ihre Tochter, die kam einmal im Jahr zu Omas Geburtstag. Und die anderen? Sonst gibt's niemand. Onkel Rudolf war ihr Arzt. Was ist denn das? Onkel Rudi, Omas Schwiegersohn, der Mann von Tante Margarete, Dr. Rudolf Tyson. Tja, wer könnte denn ein Interesse daran haben, die alte Frau umzubringen? Hier sind doch keine Schätze verborgen. Hatte sie was zu vererben oder so? Nee, Oma hat nur Land besessen. Von Geld oder Sachwerten? Keine Ahnung. Viel Land? So 100 Morgen. 100 Morgen Land ist eine ganze Menge. Wer bewirtschaftet das denn? Naja, der eigentliche Bauernhof, der liegt unten im Dorf. Wir haben da so einen Verwalter, der die Landwirtschaft betreibt. Weißt du was? Wir beide suchen uns jetzt ein Lotterlager und versuchen zu schlafen. Hannelore, wach auf, man begehrt Einlass. Was? Ach Gott, wie viel Uhr ist denn? Hi, nun, 12 Uhr mittags. Draußen steht der Marschall und will dich mit mir schießen. Ravenau ist da? Nee, irgend so ein rustikaler Stirnacki mit Traktor. Ach, gut. Nun mach doch mal auf! Ach ja, nun lassen ins Wohnzimmer. Ja, ich muss mich erst frisch machen. Hab nicht gut geschlafen. Ja, ja, ja. Was ist denn los? Morgen, Hannel. Hey, was war denn das? Was willst du denn hier? Nein, Mann. Womit kann ich dienen? Ich wollte nur... Ist Hannel auch nicht da? Sie kommen gleich. Mit wem habe ich das Vergnügen? Was? Ach so. Mit der Verwalter, Stenzel heiße ich. Das macht nichts. Kommen Sie nur rein. Was? Ach so. Sehr wichtig. Ja, danke. So, setzen Sie sich. Worum geht's denn? Tja, ich wollte bloß vorbeikommen, um mit Hannel darüber zu reden, wegen... Ist das nicht eine traurige Geschichte mit der Oma Münch? Ich habe noch zu meiner Frau gesagt. Ich sagte... Sind Sie eigentlich schon lange Angestellter bei Frau Münch? Wie? Ach so. Ja, so seit ungefähr 15 Jahren. Seit auch Ihr Sohn, der Vater von Hannel, tot ist. Warum, feiner Kerl? Schade drum. Und jetzt noch die Oma Münch. Schrecklich. Meine Frau sagt immer... Sind Sie immer gut mit Frau Münch zurechtgekommen? Wie meinen Sie denn das? Naja, hatten Sie oft Meinungsverschiedenheiten. Wegen des Hofes, oder? Wir? Oma Münch und ich? Ach, was! Ich hatte freie Hand in fast allem. Bloß manchmal... Ja, was war manchmal? Ach Gott, ja, ich sagte, wir sollten Land verkaufen, damit wir Maschinen anschaffen können. Man muss doch Schritt halten heute. Wer nicht modernisiert, der geht kaputt. Aber ihr bekommt doch Subventionen vom Grünen Plan. Ha! Ha! Ha! Da muss ich aber lachen. Ha, ha. Je größer der Hof, desto mehr Geld kriegt ihr. Die kleinen Bauern gehen kaputt, weil die Großen zu viel haben müssen, die Gierhälse. Und Frau Münch wollte nicht verkaufen, was? Nee, kein Quadratmeter. Sie sagte immer, der ist Familienbesitz seit, ach, was weiß ich. Und das bleibt's auch. Meine Frau meint zwar... Sie haben also nicht modernisiert? Doch, bloß nicht genug. Der Kram, die Maschinen und das alles, das kostet doch wie verrückt. Neulich noch hätten wir gut an Waldeyer verkaufen können, aber Oma Münch... Wer ist denn Waldeyer? Waldeyer, das ist ein Makler aus der Kreisstadt. 5 Mark für einen Quadratmeter wollte er zahlen. 40 morgen wird er nehmen, aber Oma Münch... Wie viel Geld hätte das eigentlich gebracht? Ich meine, ich habe eine 6 in Mathematik, da kann ich nicht so folgen. Das wären 500.000 Mark geworden für die 40 morgen, 500.000. Meine Frau sagt auch, dass wir... Was sagt Ihre Frau auch, Herr Stenzel? Tag. Ah, guten Tag, Hannelore. Ja, ist das nicht furchtbar mit deiner Oma? Meine Frau meinte, ich sollte mal nach dem Rechten sehen bei dir. Wie geht's dir denn? Wundert mich, dass Sie da sind. Damit hätte ich nicht gerechnet. Mir geht's soweit ganz gut, danke. Ja, das ist wohl dein Freund hier, was? Ja. Also dann, da will ich nicht weiter stören. Ich wollte ja bloß mal am Rechten sehen. Also dann. Wiedersehen, Herr Stenzel. Wiedersehen, Herr Stenzel. Wiedersehen, ihr beiden. Wiedersehen. Gieriges Packarschgeier. Warum bist du denn so hart mit ihm? Ist doch kein verkehrter Kerl. Ach, ein alter Bock ist das, widerlich. Können wir was zu essen bekommen? Oder ist das nicht möglich? Ach, ich mach grad Tee und dann kochen wir Eierravioli, okay? Prima. Du bist eine exzellente Köchin, Fräulein Münch. Ich werde meine Frau. Dein Wunsch ist mir Befehl, Oschein. Kannst gleich abtrocknen. Ich komm schon. Die sind doch dran, Thomas, ja? Ja, sofort. Ja, hier bei Münch. Kommissar Schneider, Tag, Herr Neumann. Ah, Tag, Herr Kommissar. Irgendwas Neues? Ja, wir haben den Laborbericht bekommen. Wer ist denn dran, Thomas? Polizei, Sie wissen was Neues. Was ist los? Ich meinte Hannelore. Also schießen Sie los. Ja, also Frau Münch war herzkrank, das wissen Sie ja. Sie ist von Dr. Tyson, Ihrem Schwiegersohn, mit Digitalis behandelt worden. Das ist durchaus üblich, wie man mir gesagt hat. Ja, und? Ihr Mörder hat ihr durch das Kleid eine Strophantindosis beigebracht. Der Arzt hat eine Einstichstelle mit Textilfaserspuren festgestellt. Ist Strophantin denn, ich meine, ist die Dosis letal, ist bei Strophantin so gering? Sie drücken sich vielleicht vornehm aus und mit dem Sprachschatz bleiben Sie sitzen? Sie können den verantwortlichen Lehrer sofort verhaften. Ich halte Straftaten von Nötigung über Beleidigung bis zu seelischer Grausamkeit für gegeben. Ja, schon gut, schon gut. Also, die tödliche Dosis oder auch Dosis letalis ist niedrig. Aha. Eigentlich spritzt man intravenös, dann wirkt das Gift sofort. Das konnte unser Mörder aber nicht, weil Oma Münch sich gewehrt hat. Hannelore sagte ja, dass sie Spritzen grundsätzlich abgelehnt hat. Tja, also selbst wenn der Mörder Arzt wäre, würde sie sich gegen die Spritze gewehrt haben. Ist er kein Arzt, dann wollte er die Spur womöglich auf ihren Schwiegersohn lenken. Meinen Sie das? So fragt man Leute aus. Ich wollte noch was erklären. Ein Herzpatient, der mit Digitalis behandelt wird, ist besonders anfällig für Strophanthin. Das heißt, Strophanthin wirkt absolut tödlich auf ihn, auch wenn man in den Muskel spritzt. Und nicht in die Vene. Ich verstehe. Aber sowas wissen doch eigentlich nur Ärzte. Glauben Sie? Ich habe übrigens mit Ihrem Vater telefoniert. Er war sehr um Sorge um Sie. Das wäre ein ganz neuer Zug an ihm. Oh, jedenfalls nicht der Schlechteste. Na denn, Wiedersehen, Herr Neumann. Ja, auf Wiedersehen, Herr Kommissar, und vielen Dank. Was hat er denn gesagt? Für mich ist Tyson der Mörder. Was schnippelst du denn eigentlich überall rum, Thomas? Suchst du was? Ich prüfe nur eure Antiquitäten. Mensch, Gott, habt ihr einen Plunder im Haus. Ach Mensch, komm doch runter. Augenblick mal. Du, da unten schleit einer durch euren Holunder. Was? Wer denn? Na, hinterm Haus. Da ist so ein Lodenfritze, wie aus dem Stadtrat. Sieht aus wie ein Tapir. Ja, komm. Was du machst? Ich mach schon auf. Ja. Da ist vielleicht was los. Ach, bitte. Wie denn? Schönen guten Tag. Wallweier mein Name. Guten Tag. Ich wollte nicht verabsäumen, meine Kondolenz rechtzeitig zu erweisen. Ja, kommen Sie doch rein. Danke. Sind Sie Jäger oder? Ja, wieso? Na, wegen des Lodenmantels und Todes. Ach so. Nun ja, zwar aus Passion oder auch Berufung, aber nicht als Geld, dafür im Gegenteil. Ah, da ist sie ja, unsere bezaubernde Junge und schon so leicht geprüft. Sind Sie nicht der Makler, der öfter meine Oma... Gott hab sie selig, die Arme. Ja, ich hatte die Ehre, mit ihrer armen Großmutter geschäftliche Beziehungen aufzunehmen. Leider ist nun so kurz vor Abschluss unsere Transaktion der Tod endgültig Was und grausam. Was führt Sie zu mir, Herr... Waldeyer heißt der Herr, Waldeyer. Ich sagte soeben schon zu Ihrem Freund. Ist doch Ihr Freund nicht. Also, ich erlaubte mir zu sagen, dass... Er will sein Beileid, du verstehst. Ja, das wollte ich wohl. Können wir nicht Platz nehmen? Bitte. Danke sehr. Ich will Sie selbstverständlich nicht aufhalten oder stören, ich sondern... Mich. Ja, ja. Ja, sehen Sie, Fräulein Hannelore, reizender Name für eine reizende junge Dame, finden Sie nicht auch? Also, Fräulein Hannelore, Ihre Großmutter wollte mir 40 Morgen Land zu 3 Mark pro Quadratmeter drei verkaufen. 3 Mark pro Quadratmeter, Herr Walder. Ja, wieso? Natürlich 3 Mark. Aha. Was wissen Sie denn davon? Oh, nichts, nichts. Nur weiter, weiter. Verkaufen, er wollte sie mir. Das Gelände hatten wir schon ausgesucht, alles war perfekt soweit und, ja, nun dies. Tragisch, nicht wahr? Furchtbar tragisch. Und was kann ich dabei tun, Herr Walder? Nun, sicher werden Sie das Land erben. Und was wollen Sie schon mit diesen Wiesen und Äckern anfangen? Ja. Außerdem würden Sie nur im Sinne Ihrer... Ich soll Ihnen das Land verkaufen, meinen Sie? Ja, richtig. Das sehen Sie, wir verstehen uns prächtig. Ich habe den Vertrag gleich mitgebracht. Den hat er gleich bei. Augenblick, ein Stift noch. So, und schon können Sie unterschreiben. 300.000 Mark gehören dann Ihnen. Sie sind ein überaus taktvoller Mensch, Herr Waldeyer. Heute Nacht ist die Großmutter Hannelores ermordet worden. Und jetzt haben Sie das ungeheure Zartgefühl. Ich finde Ihr Verhalten außerordentlich geschmacklos. Aber Kinder, ich wollte doch nur etwas... Nehmen Sie Ihre Narrenkappe. Guten Tag. Augenblick, Augenblick. Ich führe Sie schon hinaus. Es tut mir entsetzlich leid. Ich darf mich trotzdem wärmstens empfohlen halten. Auf Wiedersehen. Heute geht's bei uns zu wie im Taubenschlag. Da kommt Onkel Rudi mit Tante Margarete angefahren. Ah, mein Mörder Dr. Tyson, da bin ich aber neugierig. Sag doch sowas nicht. Die beiden stehen draußen rum und schauen sich Haus und Garten an. Ich werde mal hingehen. Du, mich brauchen hier nicht zu sehen. Ich gehe wieder hoch, ein bisschen Kram. Sag nicht, dass ich hier bin. Und dann prüfen wir diese alte Villa, ob wir sie gebrauchen können, Rudolf. Selbstverständlich, Liebste. Ich sehe das Anwesen als ideal an für unsere Zwecke. Wollt ihr mir bitte mal erklären, was das soll? Sehr einfach, Kindchen. Der ganze Ramsch gehört jetzt ja wohl deiner Tante Margarete als Haupterbin. Selbstverständlich wirst du als Enkelin von uns großzügig abgefunden. Wir müssen natürlich sehr viel umbauen und modernisieren. Das große Wohnzimmer machen wir zum Lunchraum, Rudi. Was meinst du? Das ist deine Aufgabe, Liebes. Ich für die Patienten, du für die Organisation. Es ist da alles besprochen. Also ich verstehe immer noch nicht, wieso ihr schon darüber verfügt. Oma liegt da noch nicht unter der Erde. Wir müssen realistisch denken, Hannelore. Ich glaube, wir machen den rechten Flügel hier unten zu meiner Ordination. Behandlungszimmer und so weiter. Sicher, das geht gut. Und links kommen die Wirtschaftsräume und die Küche hin. Und oben richten wir die Schlafzimmer ja. Wollt ihr hier eine Privatklinik aufmachen? So was Ähnliches. Eine Schönheitsfarm in ruhiger, gesunder Gegend mit allem Komfort. Ich werde endlich das, was ich mir immer gewünscht habe, Schönheitschirurg. Endlich. Oh. Seid ihr denn sicher, dass ihr Omas Haupterben seid? Bezweifelst du das etwa? Selbstverständlich bin ich die Erbin meiner Mutter. Du bist noch unmündig und nicht geschäftsfähig. Deine nächsten Verwandten werden die Vormundschaft über dich bekommen. Und deine nächsten Verwandten sind wir. Wir werden das alles für dich regeln, da kein Testament existiert. Kein Testament? Da fällt mir ein, Oma hat neulich gesagt, kann 4 Wochen her sein. Sie hätte eine großartige Überraschung für mich. Was für eine Überraschung? Aber erst, wenn sie tot wäre. Sie sprach von einem Notar. Namen habe ich nicht behalten. Na. Margarete, du hast doch ausdrücklich gesagt, dass es kein Testament gibt. Reg dich nicht auf, Rudi, das sind Hirngespinste. Meine Mutter hat viel geredet, wenn der Tag lang war. Jetzt schauen wir uns noch die Ländereien an. Schließlich müssen wir einige Hektar Land verkaufen. Wir brauchen Geld, viel Geld für alle Investitionen. Hast du mitgekriegt, was die gesagt haben, Thomas? Feine Verwandte hast du. Ich habe jedes Wort verstanden. Menschenskind nochmal. Die sind so kaltschnäuzig und herzlos wie... Warum sagst du nicht wieder Aasgeier? Hör mal, was war denn das nun wirklich mit dem Testament? Ach, Oma hat's irgendwo im Haus versteckt. Bin sicher, dass sie mir nichts vorgemacht hat. Tja, ihr habt hier wunderbare alte Truhen und sogar einen fast echten Rokokosekretär herumstehen. Fast echt? Hast du eine Ahnung? Du, wir suchen jetzt nach dem Testament, ja? Dem alten oder dem neuen? Nach Omas Testament. Also ich geb's auf. Wir finden's nicht. Mensch, fast Mitternacht. Müde bin ich und Hunger hab ich. Wir haben auch so ziemlich alles durchgeschnüffelt. Okay, Schluss der Vorstellung. Ich geh in die Küche und mach uns ein paar Brote. Willst du Tee? Gern, ja. Ich guck mir nochmal den Rokoko-Sekretär an. Alles gut. Such du die Geheimfächer, Sherlock Holmes. Weißt du übrigens, dass du wie ein Schornsteinfeger aussiehst, so dreckig und verschmiert? Mach, dass du in die Küche kommst, sonst mache ich dir beide! Geh schon, eine! Hannelore! Hannelore, ist dir was passiert? Da hat jemand auf mich geschossen, Thomas. Mein Gott, ich ist ungeheuer. Bist du verletzt? Sag doch mal was! Nee, der hat zu früh geschossen, du. Ich kann gar nicht mehr stehen, meine Beine zittern wie verrückt. Ich wollte das schon fast. Doch da, Thomas! Hier vom Erdboden verschluckt nichts. Auch gar nichts zu sehen. Ich rufe Kommissar Schneider an. Na gut, komm runter an. Trau mich da gar nicht mehr rauf. Hier Polizeikommissariat 1. Ja, Kommissar Schneider, bitte. Ja, Augenblick, ich verbinde. Schneider? Ja, hier ist Neumann. Ah, guten Tag, Herr Neumann. Alles in Ordnung da draußen? Na, im Gegenteil, Herr Kommissar. Soeben hat man einen Mordversuch auf Hannelore verübt. Was? Ist sie verletzt? Nein, sie ist glücklicherweise nicht verletzt. Und so ein Halunke hat durchs Küchenfenster auf sie geschossen, bevor sie das Licht angemacht hat. Und deshalb hat er wohl nicht getroffen. Also bitte keine Aufregung, bleibt im Haus, ich komme sofort. Vielen Dank, Herr Kommissar. Bis gleich. Es hat geklopft, Thomas. Ja, ich hab's gehört. Ich mach schon auf. Guten Abend. Ich hab vorhin sowas wie einen Schuss gehört. Und da dachte ich, ich guck mal, ob's nicht bei den Münchs war. Haben Sie geschossen? Guten Abend, Herr Stenzel. Wer ist es denn, Thomas? Monsieur Stenzel, euer Verwalter. Kommen Sie doch rein. Ja. Danke. Ja, ist denn hier nun geschossen worden? Wie kommen Sie darauf, dass geschossen worden ist? Also, ich habe einen Knall gehört. Daran dachte ich mir, es hat irgendwer geschossen. Wo waren Sie denn, Herr Stenzel? Ich bin auch mit dem Hund spazieren gegangen. Auf einmal macht's Peng und kurz darauf, da höre ich einen Wagen. Was für ein Wagen? Weiß ich nicht. Mercedes oder so. Ist der nun hier geschossen worden? Ist jemand verletzt? Na, zum Glück nicht. Wollen Sie auch einen Schnaps? Eigentlich. Nun, warum nicht? Gerne, ja. Na, dann Prost. Prost. So was Furchtbares aber auch. Auf wen ist Wo haben Sie denn Ihren Hund gelassen? Ach, der ist draußen angebunden. Ein feiner Jagdhund. Sie sind Jäger? Nein, ich kann keine Tiere totschießen. Das finde ich furchtbar. Na, ja, auch wehrlose, unschuldige Tiere abknallen. Und Sie sind zufällig vorbeigekommen, ja? Eigentlich ja, aber wo ich schon mal hier bin, da könnte ich... Meine Frau meint auch, ich müsste Hannelore... Was meint Ihre Frau auch, Herr Stenzel? Ich war heute Morgen in der Stadtratssitzung. Ich bin nämlich im Stadtrat. Und da habe ich gehört, dass im Bauausschuss beschlossen werden solle. Also, das ist natürlich noch geheim. Aber was denn? Die haben heute den Bebauungsplan für die nächsten Jahre besprochen. Etwa 40 Morgen Land der Familie Münch sollen darin aufgenommen werden. Aber ich habe nichts gesagt. Mein Gott, das bedeutet ja, dass das Land viel mehr Wert bekommt. Das kann man wohl sagen. Bauerwartungsland kostet mindestens 3 bis 4 Mal so viel wie normales Ackerland. Sie sprachen neulich von einem Makler. Ach, der Hund wollte uns reinlegen. Für 5 Mark pro Quadratmeter aufkaufen und dann für 20 Mark oder mehr verkaufen. Auswüchse oder Normalerscheinungen der kapitalistisch-feudalistischen Pseudodemokratie. Wie bitte? Ach, nichts Spekulantenpack. Das wäre also ein Millionengeschäft gewesen für Waldeyer. Was ist es noch? Denn der Plan ist erst inoffiziell. Waldeyer hat offensichtlich Leute, die ihm das frühzeitig verkaufen. Freund im Ausschuss? Ich hab nichts gesagt. Jedenfalls wollte ich das berichten, damit Sie nicht auf ihn reinfallen, falls er ein Angebot machen sollte. Das hat er schon gemacht. 3 Mark pro Quadratmeter wollte er geben. Um Himmels Willen, habt ihr etwas... Na, wir haben ihn rausgeworfen. Was für Glück. Hannelore, komm runter. Der Kommissar ist gekommen. Komm schon. Dann kann ich ja wohl gehen. Oh, bleiben Sie nur. Vielleicht hat die Polizei Fragen an Sie. Ich mache nur eben auf, Moment. Die kamen also durch diese Tür in die Küche und wollten gerade das Licht einschalten und schon knallte es. Ja, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich erschrocken bin. Haben Sie alles begutachtet, Herr Kommissar? Ja, ich denke schon, Thomas. Wo waren Sie zur Zeit des Attentats? Oben. Hannelore wollte uns was zu essen machen und ging hinunter. Einen Augenblick später knallt es dann. Und Sie rannten zu ihr? Ja. Gut. Haben Sie irgendetwas bemerkt? Also ich nicht. Ich meine, gesehen oder ich hab gehört? Ich habe gar nichts. Kein Schatten aus dem Fenster, nur oder? Nur ein Mündungsblitz. Der Schütze muss draußen in den Blumen gestanden haben. Er hat einfach durch das geschlossene Fenster geschossen, als die Tür aufging. Auf das helle Licht in der Tür. Aber dann verstehe ich nicht, warum er mich nicht getroffen hat. Ich muss mich ja sehr gut abgehoben haben gegen das Licht. Entweder war er zu aufgeregt, um genau zu zielen, oder er ist ein miserabler Schütze. Oder er wollte sie gar nicht töten, Hannelore. Sie meinen, es sei ein Schreckschuss gewesen. Das glaube ich nicht. Also ich nehme doch an, dass es sich bei diesem Schützen und Omas Mörder um ein und dieselbe Person handelt. Weshalb hätte er mich nicht also auch noch umbringen sollen? Wir müssen nach dem Motiv suchen. Jeder Mord muss motiviert sein. Sobald wir wissen, warum getötet wurde, ist es meist nicht mehr schwer herauszufinden, wer es war. Logisch. Oma Münch war jemandem im Wege. Warum? Das ist hier die Frage. Und warum bin ich jemand im Weg? Ich hab nix und bin nix. Tja, also erstmal bist du wahrscheinlich Omas Erbin. Das gibt doch ein prima Motiv her, oder nicht? Ob das aber für Mord ausreicht? Bei Hannelores Oma hat es zum Mord gereicht. Mindestens 2 Personen kommen in Frage. Wer? Also da ist erstmal die Tante von Hannelore mit ihrem Mann. Die wollen nämlich aus dem Anwesen hier eine Schönheitsfarm. Die haben sich aufgeführt wie die Alleinbesitzer. Heute Nachmittag. Ihr Onkel ist Arzt und hätte deshalb, ihrer Meinung nach, wegen der geplanten Schönheitsfarm ein dickes Motiv. Ja, und die Spritze. Er kommt mit der Spritze, aber die Oma wehrt sich. Na, so ist mir das noch zu unwahrscheinlich. Ja, waren denn keine Fingerabdrücke auf der Spritze? Nein, nicht die Spur eines Abdruckes. Ja, als Arzt würde er doch wohl kaum Handschuh tragen, wenn er eine Spritze aufzieht oder setzen will. Tja, oder die Spritze sollte uns auf eine falsche Fährte führen. Es gehören aber Beziehungen und Kenntnisse dazu. Wozu? Na, ich meine, erstens muss man doch wissen, wie Strophantin wirkt. Da muss man sich das Gift besorgen können. Sonst Spritze. Ich sehe, Sie haben sich intensiv damit befasst. Dr. Tyson hätte also ein Motiv und die Möglichkeit, Gift und Spritze zu verwenden. Na genau. Wen verdächtigen Sie noch? Da wäre noch ein Grundstücksmakler aus der Stadt, der sich verdächtig gemacht hat. Waldeyer heißt er. Ja, und euer Verwalter, Otto Stenzel. Ja, wieso denn der? Ja, weil er unmittelbar nach dem Attentat auf dich an unsere Tür gepocht hat. Stenzel ist doch wohl noch hier, oder? Ja, soviel ich weiß, steht er da unten bei ihren Leuten rum und guckt zu, wie sie die Spuren sichern. Na, ich will mir mal vorknöpfen. Thomas, aufstehen, Frühstück ist fertig. Schon. Wie viel Uhr ist es denn? 10.30 Uhr mitteleuropäischer Zeitrechnung. Oh Gott. Es ist ja noch fast dunkel. An deinem Kopf vielleicht. Deine Mittsommernachtsträume sind ausgeträumt. Du darfst aufstehen. Hartherziges Weib. Du, ich höre übrigens einen Wagen kommen. Schau doch mal nach, während alle Herrgottsfrüh unsere traute Zweisamkeit stört. Zu Diensten, euer Gnaden. Und sorg dafür, dass mich niemand bei meinen heiligen Waschungen zu stören wagt. Es handelt sich um unseren Freund, den Makler. Ja, dann versuch ihn loszuwerden, den Makellosen. Ich geh duschen. Und deshalb wollte ich mich entschuldigen. Mein taktloses Verhalten ist mir schrecklich peinlich. Nehmen Sie bitte Platz, Herr Waldeyer. Ja, danke schön. Sie sind allein zu Hause? Nein. Mein Freund ist oben, falls Sie das meinen. So, haha. Nun ja, mein Besuch erstaunt Sie vielleicht. Aber ich musste mich, wie gesagt, entschuldigen. Ja, sehr gemütlich haben Sie es hier. Gefällt's Ihnen? Doch, doch. Sehr geschmackvoll und solide. Ihre Großmutter war eben eine stilsichere Dame. Ja. Dass das auch mit ihr passieren musste. So abscheuliches Verbrechen. Als ob sie sowas geahnt hätte. Was meinen Sie damit? Ich meine ihr Testament. Kurz vor ihrem Ableben hat sie doch ihr Testament aufsetzen lassen. Ach, das wissen Sie. Von wem? Ja, sie hat es mir anvertraut. Ich vermute, dass ihr alter Freund, Rechtsanwalt Binder, es aufgesetzt hat. Sie wissen wirklich nichts davon? Nein. Keine Ahnung habe ich. Sehr bedauerlich. Übrigens habe ich gestern Abend noch mit Ihrem Onkel, Dr. Tyson, darüber gesprochen. Ach, mit Onkel Rudi? Ja. Ich war gestern bis 22 Uhr bei ihm, weil wir uns über das Landobjekt unterhalten haben. Sie meinen die 40 Morgen? Oh ja, Sie erinnern sich. Ja, die 40 Morgen Land, die ich Ihnen abkaufen wollte. Mit denen Sie ein Millionengeschäft vorhaben. Binder. Mama. Rechtsanwalt Binder. Ja, der muss Binder. In der Stadt eine Praxis gehabt haben. Binder. Der ist nämlich schon in Omas Alter. Binder, Rechtsanwalt Binder, da ist er ja. Wollen wir mal. Das ist 3, 2, 5, 4, 6. Ah, jetzt wissen wir es ja gleich. Ja? Ja, guten Tag. Hier ist Thomas Neumann. Ich hätte gern Herrn Rechtsanwalt Binder gesprochen. Guten Tag, Thomas. Da werden wir wenig Glück haben. Ja. Wer ist denn da? Herr Kommissar Schneider. Ja, Herr Kommissar Schneider, was machen Sie denn da? Ich gehe meiner Arbeit nach. Ja, aber wieso? Ich verstehe nicht. Ist da was passiert? Ja, das kann man wohl sagen. Der Anwalt liegt erschlagen in seiner Bibliothek. Hier ist alles durchgewühlt worden. Das reine Chaos. Sonst hat er nichts gesagt? Nein, das war alles. Ich werde mir jetzt aber endlich diesen alten Sekretär vornehmen. Irgendwo muss deine Oma das Testament versteckt haben. Vielleicht gibt es tatsächlich ein Geheimfach. Und ich bin nur zu blöd, um es zu finden. Und was ist mit unserem Frühstück? Das kann warten, komm erst mal mit. Ja. Weißt du, meistens haben diese Dinger irgendeinen Federmechanismus im Aufbau oben. Klar! Du drückst irgendwo gegen das Holz und schon springt die Schublade mit dem ganzen Geld drin auf. Hannelore, guck her! Du, ich glaube, ich hab's gefunden! Und du willst mich wohl veräppeln, Mensch. Na, sagenhaft, der hat das aufgekriegt. Wie hast denn das geschafft? Ich bin halt der geborene Holzwurm. Und hier ist das Testament. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Ach, du, gib her. Erstmal die juristischen Klauseln. Aha, da steht. Und meine Ländereien samt Haus vermache ich meiner Enkelin Hannelore Münch. Na siehst du, da haben wir schon des Dackels Kern. Alles dieses ist ab nun das Deine. Du bist reich, mein Kind, und demütig zieht sich der Sklave zurück. Mensch, lass doch die blöden Witze, Thomas. Was sollen wir denn jetzt bloß machen? Wir rufen deine lieben Verwandten an und sagen ihnen, dass mit dem Verkauf nichts ist. Na, warte doch. Schau dir erst mal diesen Passus hier an. Warte mal. Unter der Auflage, dass das Land erst dann verkauft wird, wenn es in den Bebauungsplan aufgenommen worden ist. Und so weiter und so weiter. Eine verdammt schlaue Oma hast du gehabt, Hannelore. Und warum soll ich jetzt Tante Margarete anrufen? Ach, du bist wirklich dumm. Wir stellen dem Mörder eine Falle. Wir tun heute Abend so, als ob wir das Haus verlassen würden. Schleichen dann zurück. Du glaubst, dass der Mörder nach dem Testament sucht? Ja, er muss doch. Warum hätte er sonst den alten Binder umbringen sollen? Das Testament muss auf alle Fälle verschwinden. Ja, dann rufe ich sofort Tante Margarete und Onkel Rudi an. Und ich den Kommissar. Dieser ewige Regen. Stockdunkel. Deinen Anverwandten hast du prima plausibel gemacht, dass wir heute Abend nicht da sein würden. So blöd sehe ich gar nicht aus, wie ich bin, was? Ich bin stolz auf dich. Wie schnell du bei mir gelernt hast, ist erstaunlich. Puh, das war stark. Noch so ein Witz und ich bin dein. Lass die Drohungen. So, jetzt wollen wir uns ums Haus schleichen und durch die Hintertür rein. Wir verstecken uns am besten irgendwo im Erdgeschoss. Tja, in der Küche. Wir lassen die Tür auf, dann können wir alles kontrollieren. Ob der Kommissar mit seinen Leuten schon da ist? Ich habe überhaupt nichts davon gesehen. Ich denke schon. Vielleicht tut die Polizei halt mal was gegen ihren schlechten Ruf. Wir hoffen das Beste. Gehen wir rein? Okay. Keine Angst, ich bin ja bei dir. Schön, wie du das wieder gesagt hast. Ich habe nämlich Angst im Dunkeln. Sei jetzt still, bitte. Fall nicht. Setz dich hier auf die Eckbank. Psst! Du, ich höre was. Na komm, ich knipse das Licht an. Oh, was suchen Sie denn hier, Herr Waldeyer? Verflucht! Runter, Anno! Ich mach euch fertig! Waffe weg! Hände hoch! Nicht schießen! Bitte, bitte nicht schießen! Wer schießt denn hier? Haben Sie ihn, Herr Kommissar? Ja, Armin. Keine Sorge, Hannelore. Wir können wieder auftauchen. Weshalb haben Sie das nur gemacht, Herr Waldeyer? Ich hätte ein Millionengeschäft machen können. Aber diese alte Hexe mit ihrem Starrsinn wollte mir alles kaputt machen. Und warum haben Sie den alten Binder umgebracht? Ich musste. Er kam dazwischen, als ich das Testament suchte. Selbst nach ihrem Tode wollte sie mir mein Geschäft kaputt machen mit diesem verdammten Testament. Das durfte ich nicht zulassen. Ohne dieses Testament wäre die gesetzliche Erbfolge eingetreten und mit den Tysons war ich eins. Woher wussten Sie eigentlich, dass Hannelore, die Enkelin, zur Universalerbin gemacht worden war? Das hatte mir die Alte doch gesagt. Sie hat mir auch da keine Wahl gelassen. Ich musste das Mädchen umbringen. Das ist Ihnen ja Gott sei Dank nicht gelungen. Ja, es war mein Pech. Deshalb wollte ich erstmal den anderen Weg versuchen und mir das Testament beschaffen. Ich wusste nicht, dass es hier noch eine Kopie gab. Kommen Sie mit, Waldeyer. Und vorher hatten Sie die Spritze und das Strophanthin? Aus Tysons Praxis. Aha. Als er im Labor zu tun hat, habe ich das Zeug eingesteckt. Na, dann buchten Sie den makellosen Makler nur lebenslänglich ein, Herr Kommissar. Und vielen Dank, dass Sie uns so geholfen haben. Das ist mein Beruf. Mit Ihrem Vater habe ich übrigens mal gesprochen, Thomas. Na und, was hat er gesagt? Er will den Mathematiklehrer, wie heißt er doch? Schichlein. Ja, den Schichlein will er fertig machen. Ihr Vater will gegen die Nichtversetzung prozessieren. Mensch, Thomas, das ist ja fantastisch. Da kannst du also wieder nach Hause. Und ich hatte mich an deine Fürsorge und Pflege so gewöhnt. Danke. Wenn die Polizei nichts dagegen hat, bist du bei einem Minderjährigen. Polizisten können ihre Augen auch mal zudrücken. Viel Spaß, ihr beiden. Vom Saarländischen Rundfunk hörten Sie Gefährliches Erbe von Axel Plötze. Es sprachen Thomas Neumann, Marius Müller-Westernhagen, seine Freundin Hannelore Münch, Gertraud Heisel, Kommissar Schneider, Gerd Tellkampf. Die Tysons waren Brigitte Driander und Friedrich von Bülow. Ferner hörten Sie Erich Herr, Fritz Brünske, Irene Frey, Robert Seibert, Hans-Joachim Sager, Enno Spielhagen, Hans Dilk und Bodo Massion. Die Regie hatte Heiner Schmidt. Es war eine Produktion des SR. Das Hörspiel stammte von 1972 und da war Marius Müller-Westernhagen 24 Jahre alt. Ja, aber wieso? Ich verstehe nicht. Ist da was passiert? Mit seiner Rolle des jugendlichen Draufgängers wurde er ab Mitte der 70er Jahre auch im Fernsehen bekannt. Es gibt einen sehr berühmten Berliner Tatort von 1976. Da spielten Marius Müller-Westernhagen und Götz-George zwei fiese Schleuser, die Personen in der damaligen DDR verschwinden ließen. Ein Jahr später holte der Regisseur Peter F. Bringmann Marius Müller-Westernhagen wieder in seine Heimat Nordrhein-Westfalen, ins Ruhrgebiet. Aufforderung zum Tanz war ein Fernsehfilm, auch bekannt unter dem Titel Der Zocker. Und der wurde zum Vorbild der sogenannten Ruhrpott-Komödien. Hier spielte Westernhagen den Fernfahrer Theo. Enno? Ja, hier ist Theo. Grande Katastrophe, unser Wagen ist weg. Du sollst jetzt keine Fragen stellen. Du musst sofort herkommen. Und dieser Ausschnitt stammt aus Theo gegen den Rest der Welt. Das war der zweite Theo-Film und der kam 1980, diesmal ins Kino und wurde zum viel erfolgreicheren Sequel als der Vorläufer. Lüttich. Enno, wir müssen unbedingt nach Lüttich. Das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, ist Stoff geben, bis der Motor kotzt. Theo gegen den Rest der Welt war einer der letzten Spielfilme mit Marius Müller-Westernhagen. Der Schneemann von 1984-85 blieb noch in Erinnerung. Doch allmählich übernahm der Musiker Westernhagen. Und dieser Name wurde spätestens 1987 zur Marke. Das Hörspiel Gefährliches Erbe brachten wir zu seinem 75. Geburtstag und erinnerten an seine Anfänge in Kinderhörspielen. So, und jetzt gehe ich spielen. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Wir sind wieder jeden Donnerstag zur Stelle. Neue Folgen immer zuerst in der ARD-Audiothek. Das wär's für heute. Der Podcast Kein Mucks ist ein Zusammenschluss aller ARD-Sendeanstalten für die Fans alter Hörspielschätze. Und sollten Sie Lust auf weitere Archivkrimis haben, dann hilft Ihnen wie immer die Audiothek. In den neuen Podcasts Auf der Spur oder Schlechte Gesellschaft oder Knallhart finden Sie alles, was Sie immer schon entdecken wollten. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. So ist es. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.